Zweitens, Stefan. Oh, ich finde das gut, dass Europa zusammenwächst. Also es ist mit dem Reisen einfacher, auch wegen der Währungsreform jetzt, dass es den Euro gibt. Und am Zoll ist nicht mehr so viel Stress, man kommt da leichter durch. Mhm. Glaubst du denn, dass konkret für dich sich da was verändert? Jetzt nicht viel. Also vielleicht, wenn ich jetzt irgendwo anders studieren wollte oder wohnen wollte, dann ist es sicherlich einfacher, aber sonst nicht besonders.